Erstes Kapitel Einleitung. Die Freimaurerei hat kein Geheimnis, aber sie ist ein Geheimnis. So steht es in Lennings Handbuch der Freimaurerei. Wir haben Ursache, nicht ohne Schrecken und Betrübnis an die traurige Nacht zurückzudenken, wodurch das Heiligtum, der Tempel Salomos, vernichtet, viel Blut der unsrigen vergossen und unsere Bundesbrüder, also die Juden, in alle vier Winde zerstreut wurden. Was hierunter auch sonst möge verborgen sein, ich kann Ihnen jetzt noch nicht entdecken, es wird aber auch wohl für Sie die Zeit kommen, da sich dies näher entwickeln wird und Sie selbst diese Finsternis mit anderen Augen betrachten werden. Sie sehen hier den Tempel zerstört, die Säulen zerbrochen, die Stufen auseinandergerissen. Dies soll Ihnen all Ihre traurigen Schicksale abbilden, die unser Orden, der sich als ein Teil des jüdischen Volkes fühlt, erfahren hat. Er ist ein Raub der Fremden geworden, unsere Bundesbrüder, die Juden, sind zerstreut. Merken Sie nun hier den Verlust, den wir erlitten haben? Allein noch sind unsere Geheimnisse bewahrt worden, doch hat sich niemand gewagt, diese Linie zu überschreiten. Zitat Ende. So spricht ein Hochgradmeister bei der Aufnahme eines Suchenden in diesen Grad. Ich habe durch Einschaltungen in dieser Meisteransprache gezeigt, dass von einem Geheimnis der Freimaurerei wirklich nicht gesprochen werden kann. Die Verhüllung ist zu durchsichtig. Das Geheimnis der Freimaurerei ist überall der Jude. Der Deutsche, aber auch jeder Andersblütige, muss es nur sehen. Um ihn hierzu instand zu setzen und ihm jede Entschuldigung eines Nichtwissens zu nehmen, gebe ich ihm im Nachstehenden in gedrängter Kürze und unter Weglassung vieles ebenso Bedeutungsvollen einen Einblick in die Abhängigkeit der deutschen Freimaurerei vom Judentum. Das Gleiche gilt für die anderen Völker. Das jüdische Volk selbst kennt natürlich das Geheimnis der Freimaurerei nur zu gut. So führt 1855 der Rabbiner Dr. Isaac M. Wiese auf Deutsch übersetzt aus, Zitat, die Freimaurerei ist eine jüdische Einrichtung, deren Geschichte, Grade, Ämter, Passwörter und Erklärungen jüdisch von Anfang bis zum Ende sind. Zitat Ende. Bruder Rudolf Klien, Leipzig, schreibt in dem Novemberheft 27 der Mitteilung der großen Landesloge von Sachsen, die nur für Brüder Freimaurer bestimmt sind, bei Besprechung der ersten Auflagen dieser Schrift, Zitat, dieses jüdische Ritual ist üblich und gültig in allen Freimaurerlogen der Erde. Zitat Ende. Und Bruder Hermann Glöde der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland in seiner Instruktion für die Johanneslehrlinge 1901, Zitat, da unsere Brauchtümer auch direkt an das jüdische Priestertum anschließen, so kann man unsere Gewohnheit, das Haupt zu bedecken, als ein Zeichen deuten, dass wir eine heilige priesterliche Gemeinde zu bilden haben. Zitat Ende. Diesen Gedanken entwickelt Bruder Glöde auch weiter. Er spricht davon, dass eine Zionsgemeinde von heiligen Priestern durch die Freimaurer hergestellt werden soll. Er spricht vom auserwählten Geschlecht, von einem heiligen Stamm, dem Volk des Eigentums, und sagt auf Seite 88 eben genannter Instruktion, Zitat, ich bin Jahweh, euer Gott, so erweiset euch denn heilig und seid heilig. 3. Mose 11,44. Das aber, was der Rezipient verspricht, hat in der Tat keinen anderen Inhalt, wenn wir auch gewohnt sind, das mit anderen Ausdrücken zu bezeichnen. Zum Verständnis unseres Brauchtums muss man aber noch ein anderes Wort Jahwes an Mose heranziehen, einen Auftrag und ein Gebot den Mitgliedern der Volksgemeinde zu überbringen. Ihr sollt mir werden ein Königreich von Priestern und ein heilig Volk. 2. Mose 19,6. Zitat Ende. Weiter schreibt Glöde in seinem zweiten Band der Instruktionen für den Johannesgesellen, Zitat, zur Bildung einer solchen Theokratie will uns der Orden leiten. Zitat Ende. Die jüdische Gesamtleitung der Freimaurerei wurde von vielen höchst leuchtenden Brüdern erkannt. Hochgradbruder Diedler der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, der für solche Mitteilungen den Tod fürchtete, hat in ergreifenden Druckschriften, namentlich in der Mitte der 60er Jahre vorigen Jahrhunderts, die Monarchen Deutschlands auf die freimaurerische Gefahr in erschreckenden Worten eindringlich hingewiesen und dabei auch zahlreiche Beispiele für das Wirken der Juden innerhalb der Freimaurerei gegeben. Nach Bruder Diedler schreibt Bruder Freiherr von Knigge 1816, Zitat: Die Juden sahen ein, dass die königliche Kunst ein Mittel sei, ihr geheimes esoterisches Reich zu begründen. Wie bedenklich muss das Eingreifen der Juden in maurerische Verbindungen erscheinen, wenn man erwägt, welchen tätigen Anteil dieses Volk an den Verbrechen der Französischen Revolution genommen, wie fest es an dem Glauben einer künftigen jüdischen Weltherrschaft hängt und welchen Einfluss das jüdische Gold leider auf so viele Staatsdiener ausübt. Das Judentum bietet eine Kaste, die dem ganzen Menschengeschlechte feindselig gegenübersteht. Und der Gott Israel hat nur ein auserwähltes Volk, welchem die übrigen Völker unter den Fußschemel gegeben werden sollen. Zitat Ende. Bruder Köthener führt in seinem dritten Heft des ersten Buches seiner Elemente deutscher Kultur Wesen und Unwesen der Freimaurerei, das auf Weisung der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland vernichtet wurde, aus, Zitat, in dreifacher Nacht, wie das Leitwort zu diesem Teil sagt, hüllt der JMO sein Werk für jeden, der nicht weiß, welcher Art diese Nächte, diese Schleier sind. Wir werden hineinleuchten in diese dreifache Nacht. Der erste Schleier ist gezogen zwischen der profanen Welt und der freimaurerischen Welt. Der zweite innerhalb der freimaurerischen Welt zwischen den Brüdern und den Oberen ihrer Großlogen. Der dritte und dichteste zwischen den Oberen aller freimaurerischen Großlogen und der internationalen Zentrale des JMO. Von der profanen Welt trennen die geschlossenen Tempel der Freimaurer, trennen die Geheimnisse der Einweihung und die gute und hohe Meinung, welche über den Wert der Freimaurer im Volke verbreitet wird. Was aber hinter diesen heiligen Mauern wirklich vorgeht, das ist sogar durch den Eid der Brüder nicht genügend geschützt. Sehen diese das Ziel, was der Orden notwendig verborgen halten muss, so würden sie, wenn auch vielleicht nur, um sich interessant zu machen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit sich vertrauten Freunden draußen verraten und alsbald wäre die Pharma geschäftig, diese Neuigkeit in alle Winde zu tragen.